Und wieder bringt uns der Industriegigant hier in die Folge, Folge 2. Ob das immer unser Starttrack bleiben wird, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich finde es ganz entspannt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich will noch ein paar Worte zur Motivation sagen. Viele Spiele haben fantastische Soundtracks. Und üblicherweise stehe ich auch mehr auf die Powertracks, die Intros, die Main Themes, die Battle Themes und so weiter. Aber ich denke, diese Tracks, die wir hier in der Aufbaumusik spielen, haben auch unsere Aufmerksamkeit verdient. Denn die laufen ewig. Manchmal baut man darum, verliert sich in dem Prozess. Und im Hintergrund läuft und läuft und läuft die Musik und man nimmt sie auf einer gewissen Ebene sehr intensiv wahr. Und wenn nur quantitativ. Und ich habe immer das Gefühl beim Spielen gehabt, dass diese Tracks generell den guten Moment im Spiel darstellen. Man baut da was auf, wird nicht angegriffen, hat vielleicht sogar die Zeit, sich da ordentliche Gedanken zu machen, wie man da was macht und so. Also wichtige Musik und häufig sehr entspannte Musik. Und deswegen auch hier bei uns in der Show Aufbaumusik. Heute habe ich zwei ziemlich spezielle Soundtracks rausgesucht. Im Gegensatz zum letzten Mal sind die wirklich noch ein deutliches Stück entspannter. Wir legen mal los. Die Nummer heißt Building aus dem SimCity 3000 Original Video Game Music Soundtrack, komponiert von Jerry Martin. Am Bass Glenn Letch, Drums David Lauser, Gitarre Jerry Martin himself, Percussion Richard de Graffenried und Synthesizer auch Jerry Martin. Thank you. mich erinnert das Ganze ein bisschen an Philip Glass und neue Musik, und das ist auch was, was mir sehr gut gefällt. Auf irgendeiner Webseite habe ich gefunden Future Jazz Minimal Ambient als Beschreibung. Hat schon so ein bisschen was Hektisches auch im Hintergrund, diese schnell alternierenden dieses Instrument, das ist wahrscheinlich der Synthesizer. Aber es ist immer noch gut für den Hintergrund, finde ich. Es ist nicht so aufdringlich, es hat keine klare Melodie oder so. Es kann auch sein, dass ich gerade von der Percussion gesprochen habe, wenn ich ganz klar was los ist. Gehen die Transitions mit Sicherheit viel smoother als in der ersten Folge. Ich habe nämlich eine Playlist gemacht. Eat your potatoes. Age of Mythology. Im Jahr 2002 ein, glaube ich, Echtzeitstrategiespiel, habe ich nicht selber gespielt. Aber SimCity habe ich auch nicht gespielt. Echt eine entspannte Nummer hier. Fantastischer Track. Wir sind am Ende dieses Tracks und es geht weiter mit einem Auszug aus SimCity 3000. Das ist echt ganz schön Philip Glass, was ich hier höre. Und laut der Webseite discogs.com ist dieses Ding alleine eingespielt worden von Mark Russo auf dem Synthesizer. Der Track heißt Concrete Jungle. Eigentlich schon nach einem ordentlichen Drumset dann im Hintergrund, aber die Seite sagt was anderes. We'll be right back. über den jeweiligen Komponisten, also der Jerry Martin hier für SimCity, als auch Stephen Rippey, haben jeweils noch für andere Spiele die Soundtracks gemacht. Jerry Martin für einen Haufen dieser anderen Sims-Spiele. Stephen Rippey und Kevin McMullen für andere Age of Spiele. Da gab es dann auch Age of Empires, glaube ich, und Age of whatever. Das war jetzt schon ganz schön prägnant. Hat den Track eigentlich fast schon disqualifiziert für die Show hier. Aber wollen wir mal ein Auge zudrücken. Übrigens jeweils nur Auszüge der beiden Soundtracks. Also da gibt es immer noch viele Tracks da drauf, die ja einfach zu thematisch sind oder so, ne? Und oder die einfach mir nicht so gut gefallen, die spiele ich dann nicht. SimCity 3000, deutlich längere Tracks als Age of Mythology. Es geht nahtlos über zum Soundtrack von Age of Mythology. Chocolate Outline. Ist eigentlich schon ziemlich catchy. Und Age of Mythology hat auch durchweg die besseren Bezeichnungen für die Tracks. Musik beide Spiele sind für PC erschienen und hatten damit jeweils weniger so Hardware Limitations im Gegensatz zu Konsolenspielen, wo ja häufig die Hardware ein bisschen hinterher war. Das heißt, wir haben hier CD-Qualität, Live-Aufnahmen-Qualität, Tracks im Spiel. SimCity ist noch älter, ist von 99. Und das geht wieder rüber zu SimCity. Der Track heißt New Terrain. Fast ein bisschen Blade Runner Stimmung auf, kurz. Das so binär Strichcode-Karten. Koyaanisqatsi. Schaltpläne. The Grid. Ziemlich minimal. Aber dann kommt wieder was dazu. Streicher. Ich sage euch noch, wer da mitgemacht hat. The Track New Terrain am Synthesizer Jerry Martin. Und an der Violine Daryl Anger. Pretty good name. Thank you. Wenn ihr genervt seid von dem Gequatsche zwischendurch, dann ist es gut. Das bedeutet nämlich, ihr findet die Musik gut. Und dann kann ich empfehlen, kauft sie euch, bezahlt dafür, macht euch einen YouTube Music Account oder Spotify oder treibt die CDs auf, aber die sind dann gebraucht. Bisschen zu alt, um die neu zu kaufen. In beiden Fällen gab es aber eine CD. In Folge 1 gab es für beides keine CD. Also weder für das erste Anno, glaube ich, noch für den Industriegigant gab es mal eine CD. Musik bezahlen ist einfach heute und absolut zu empfehlen. Schöner Fade-Out und es geht wieder drüben weiter, Age of Mythology. The track heißt Never Mind the Slacks and Bashes. Episches Vorspiel hier mit Fake Choir und so, aber jetzt geht's gut weiter. Wer Bock auf mehr Age of Mythology hat, kann ja mal in meine anderen Show reinhören, wo ich ungefähr die komplementären Tracks spiele, also immer voll auf die 12. In Englisch zwar das Gequatsche, aber es sind immer noch Deutsche, die das machen, das heißt, das kann man ganz gut verstehen, glaube ich. Broken Chair Scores. Da spielen wir auch Filmmusik und es gibt zwei Leute am Mic. Also nicht ganz so monoton und auch nicht ganz so gechillt. Da wird schon enthusiastischer geredet. Außer Folge 14, wo ich doch auch ziemlich entspannt bin, weil ich eben Age of Mythology spiele. Und das war's schon wieder hier mit Track Nummer 4, Nevermind the Slacks and Bashers. Und es geht weiter mit Nightlife. Das ist einer von drei Straight-Up-Jazz-Tracks auf dem Album. Ich habe nur einmal demonstrativ mit reingenommen. Am Saxophon hier wieder Mark Russo. Wir haben in der Nummer auch Trompete. Da spielt Eddie Ramirez. Am Klavier John R. Burr. Drums von Paul von Wageningen, Paul van Wageningen und der Bass Ruth Davies. YouTube sagt mir übrigens, dass die Kiste von 2007 wäre, aber Discogs sagt 1999. Tja, hätte ich mal besser recherchieren sollen wahrscheinlich. Kann sein, dass das eine das Album ist und das andere das Spiel selbst oder so. Who knows? Thank you. so eine Nummer im Spiel runterzubringen, finde ich auch gut. Hätte vielleicht nicht jedes Studio die Eier zu. Sehr gut, und weiter geht's mit Age of Mythology, der Track Slicen Fight. Musik hier bei Aufbaumusik. Bei genauer Betrachtung steht da übrigens Slicen Flight oder Slicen Flight. Who knows? Schöne gegenläufige Melodieführung. Ob das jetzt schon Kontrapunkte sind, weiß ich nicht genau, aber ist auf jeden Fall Quality Music hier. Und wir sind hier durch. Als nächstes wieder Jerry Martin, Power Grid. Alleine hier am Synthesizer Jerry Martin. Die Nummern werden übrigens zunehmend düsterer. Also bisschen weg vom harmlosen Aufbauen und Siedeln hin zum üblen Underground Dance Mix. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Sprachausgabe gab oder nicht und ob diese Samples, die wir da im Hintergrund hören, daraus stammen. Im Vergleich zu den anderen Tracks schon deutlich simpler, irgendwie nicht so abwechslungsreich, aber gut, gehört auch dazu. Und wir sind am Ende und es geht weiter mit Age of Mythology, Track Nummer 8 und heißt Hoping for Real Betterness. Glaube ich, einer am Didgeridoo. Die Folge ist jetzt schon länger als die erste und es kommen noch 5 Tracks, also liegt hauptsächlich daran, dass die SimCity-Tracks so lang sind. So gut, dass ich sie nicht abbrechen will. SimCity mit Window Washer's Dream. Bei Discogs leider keine Trackliste dabei. YouTube sagt mir Robbie Corker and Kent Jolly. Thank you. träumt der Fensterputzer denn? Ich schätze mal davon, nicht mehr Fenster putzen zu müssen. Guckt immer da rein und sieht das Zeug, das er nicht hat. Schreibtisch, Computer, Wasserspender. Frischen Luft ist eigentlich auch gut. Und er sieht alles. Keiner kann sich verstecken. Window Washer's Dream. Zum vorletzten Age of Mythology Track Nummer 9, Adult Swim. Das kenne ich nur von Rick and Morty. Das ist, glaube ich, ein Produktionsstudio. Vielleicht heißt es auch irgendwas, was ich nicht kapiere. Das ist ziemlich entspannt. gehen wieder rüber zu SimCity 3000 Urban Complex. Auch hier leider keine Beschreibung bei Discogs, nur was YouTube sagt, und da steht Anna Carney. Wenn ich das höre, sollte da Vangelis stehen. Das ist auf jeden Fall die letzte Nummer, die ich ausgewählt habe aus dem SimCity 3000 Soundtrack. Schlagzeug geht's auch nochmal richtig gut rein eigentlich. Ziemlich abgefahrene Tracks hier bei der Aufbaumusik heute. We'll be right back. wie beim letzten Mal lasse ich euch auch mit dem letzten Track alleine. Das ist eine Nummer, die kann man auf jeden Fall mal in Ruhe hören. Das heißt, ich habe auch nicht viel Zeit, mich zu verabschieden. Vielleicht ganz gut so. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 2 Aufbaumusik mit Songs aus SimCity 3000 und Age of Mythology. Als letztes hört ihr Track Nummer 16 von Age of Mythology. Gary's Reserve, und im Gegensatz zu den anderen Dingern ist das schon ganz spaßig und ist wahrscheinlich nicht gelaufen, während du deine Bude aufgebaut hast, sondern keine Ahnung, als Credits oder so. Ziemlich buntes Ding. Hört mal rein, genießt es und bis zum nächsten Mal. Ciao.